Abschnitt 36 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 283. Der Duft, der Schatten und das kühle Wehen des holden Laurus, der dem müden Leben einst neue Ruh und neuen Glanz gegeben, hieß er, der Allverwüster schnell vergehen, wie Mondesschatten durch die Sonne gehen, so sah ich meiner Tage Licht verschweben. Dem Tod zu trotzen, muß ich nach ihm streben, denn Leid nur ist's, was hier die Blicke sehen. Du hast, o schöne kurzen Traum geträumet, erwacht bist du nun bei den sel'gen Scharen, die mit des Lebens Urquell sich vermählen. Und wenn etwas vermag, was ich gereimet, so lebt dein Nam auch in den fernsten Jahren, auf Erden heilig noch den edlen Seelen. Ende von Abschnitt 36.